Aber ich habe die Sache gestern versäumt. Ich muss meine kleine Aufmerksamkeit heute beim Essen anbringen. Wie Sie genau wissen, darf man eine reiche Heirat nicht vernachlässigen. Eine Pause folgte, in der der Händler diese Erklärung ungläubig abzuwägen schien. Das Ticken zahlreicher Uhren, die unter dem fremdartigen Trödel des Ladens verborgen waren, und das ferne Rollen der Wagen aus einer der benachbarten Verkehrsstraßen füllten die kurze Stille. »Gut, Herr«, sagte der Händler, »es sei. Schließlich sind Sie ein alter Kunde. Und wenn sich Ihnen wirklich, wie Sie sagen, die Gelegenheit zu einer vorteilhaften Heirat bietet, will ich der Letzte sein, der sich Ihnen irgendwie in den Weg stellt.« »Hier habe ich etwas Hübsches für eine Dame«, fuhr er fort. »Einen Handspiegel, 15. Jahrhundert, garantiert echt. Stammt überdies aus einer guten Sammlung, wenn ich auch den Namen im Interesse meines Kunden verschweigen muss, der ganz wie Sie, verehrter Herr, der Neffe und einzige Erbe eines hervorragenden Sammlers ist.« Der Händler hatte sich, während er in seiner trockenen, bissigen Art zu schwatzen fortfuhr, gebückt, um den Gegenstand von seinem Platz zu holen. Währenddessen fuhr ein Zittern durch Markheims Glieder, ein Zucken von Hand und Fuß, und plötzlich jagte ein Sturm aufrührerischer Leidenschaften über sein Gesicht. Der Anfall verging so rasch, wie er gekommen war, und ließ keine Spur zurück, ausgenommen ein gewisses Beben der Hand, die jetzt den Spiegel in Empfang nahm. »Ein Spiegel?« sagte er heiser und wiederholte deutlicher nach einer Pause. »Ein Spiegel? Zu Weihnachten? Das ist doch nicht Ihr Ernst!« »Warum denn nicht?« rief der Händler. »Warum keinen Spiegel?« Markheim blickte ihn mit undefinierbarem Ausdruck an. »Sie fragen mich, warum ich keinen Spiegel will?« sagte er. »Sehen Sie her, sehen Sie selbst hinein! Sehen Sie! Lieben Sie es, sich zu betrachten?« »Nein, ich auch nicht. Und ich wüsste niemanden, der es täte.« Das Männchen war zurückgeschnellt, als Markheim ihm so plötzlich den Spiegel hinhielt. Jetzt aber, da er erkannte, dass er nichts Schlimmeres in der Hand hatte, kicherte er. »Ihre Zukünftige muss recht stiefmütterlich vom Schicksal bedacht sein«, meinte er. »Ich bitte Sie um ein Weihnachtsgeschenk«, sagte Markheim. »Und Sie geben mir dieses da? Diesen verdammten Herold der Zeit, der von Sünden und Torheit spricht? Diesen Handmahner des Gewissens? War das Ihre Absicht? Hatten Sie dabei einen Hintergedanken? Reden Sie, Sie tun gut daran.